Hier geht's auf den Boden hoch. Hier wohnten meine Eltern. Ich habe mir jetzt die Dielung rausgenommen. Sie werden erhalten, sie werden nur überarbeitet. Ich habe mir die Schüttung rausgenommen. Hier war eine Fichtennadelschüttung drin als Isolierstoff, was aber sehr feuergefährlich ist und versicherungstechnisch nicht mehr machbar ist. Und wir Kinder lebten hier in dem Trakt gegenüber. Hatten hier eine Schaukel, konnten hier schaukeln. Und meine Schwester sauste dann hier mal durch eine, hier war eine Glastür eingezogen, durch eine Glastür, nachdem ein Schaukelhaken sich verabschiedet hatte. Die war 6. Nichts passiert, das sind so die Erinnerungen. Die Richtung, die der Fürst dieser Anlage und diesem Haus gegeben hatte, das wurde strikt weiter so eingehalten. Strikt weiter so eingehalten. Es wurden keine Zimmer verändert, das Esszimmer, man hätte es ja auch woanders hinlegen können, das blieb dort. Die Zimmer des Fürsten, in denen er wohnte dort drüben, wurden auch als seine Zimmer weiterhin so gehalten. Selbst sein Schreibtisch stand da oben noch drin. Und ein Zimmer unten, was jetzt wieder rekonstruiert ist, das ist auch genauso erhalten geblieben und blieb auch das Arbeitszimmer meines Urgroßvaters, meines Großvaters und des ältesten Bruders meines Vaters. Also dies war wohl das Rauchzimmer hier. Hier hat er wohl der Fürst als Rauchzimmer eingerichtet. Zu unserer Zeit ist das Schlafzimmer meines Großvaters gewesen. Pückler Eis und weiße Hirsche. Spurensuche im Branitzer Park. Feature von Rainer Langner. Branitzer Hausordnung, gegeben von mir, Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Erstens, vollständige Freiheit für Wirt und Gäste. Zweitens, jedermann steht auf, wann es ihm beliebt und frühstückt, was er will und befiehlt, bequem auf seiner Stube. Drittens, um 13 Uhr Lunch im Frühstückszimmer, dem jeder Gast beiwohnt oder nicht, ganz nach seinem Belieben. Viertens, wer ausfahren oder reiten will, bestellt es beim Hofmarschall Billy. 8 Pferde stehen dazu bereit. Fünftens, der einzige Zwang besteht darin, zum Diner um 9 Uhr abends zu kommen, wenn der Tamtam zum zweiten Mal donnert. Nur Krankheit, die der liebe Gott verhüte, entbindet von dieser Pflicht. Nach dem Kaffee ist jedes Menschenkind wieder frei. Die Leute waren, die lebten viel spartanischer, als wir heute leben. Wir leben mit, ich habe hier in meinem kleinen Häuschen 2 Bäder, was gab es gar nicht. Und hier hat er an der sonnenabgewandten Seite seinen Schlaf gehalten bis in die Mittagsstunden hinein. Und das sind natürlich fantastische Blicke hier raus. Man hat ja sensationelle Befunde in sich der Farbgebung wieder rausgeholt und der Ornamentierung. Und das wird man jetzt, das ist natürlich, das ist schon eine tolle Sache. Also ich kann nur sagen, das hätte unser einen natürlich nicht hingebracht. Wir hätten das ausgeweißelt und dann wäre es fertig. Dass die Würde von uns genommen ist. Aber Eigentum verpflichtet. Mir hat neulich ein sehr hochbetagter Herr hier im Ort, ein Finanzbeamter, gesagt, er habe als kleiner Junge mal seinen Vater, der meinen Großvater sehr gut kannte, gefragt, ob er sich, der kleine Junge, mal dieses Schloss ansehen könne. Daraufhin ging der Vater zu meinem Großvater und er sagte, selbstverständlich, bringen Sie Ihren Buben her und er kann sich das anschauen. Aber sagen Sie Ihrem Buben gleich, wir haben hier kein Museum. Heute ist es ein Museum. Stieleichen, Linden, Rot- und Hainbuchen. Bergehorn, Rosskastanien, Rubinienfichten, Eschen. Der Branitzer Park an der südöstlichen Peripherie Brandenburgs. Künstliche Wasserläufe, kleine Seen, Wiesen und kurzgehaltener Rasen. gelegentlich ein Maulwurfshügel. Unter einem in Gewitterwolken und greller Sonne zerrissenen Himmel suche ich den Tumulus. Ein Grab, das sich als Pyramide 11 Meter aus einem See erhebt. Hier ruht jener Mann, der vor 150 Jahren Arbeitern befahl, eine karge, baumlose Landschaft nach seinen Vorstellungen umzuformen. Hermann Fürst von Pückler-Muskau. Die Wege sind die stummen Führer des Spaziergängers und müssen dazu dienen, ihn ohne Zwang jeden Genuss auffinden zu lassen, den die Gegend darbieten kann. Sie sind zurückhaltend, erscheinen nicht in großer Zahl, zerschneiden nicht die Natur mit rohem Strich. Sie winden sich nicht willkürlich, sondern folgen einem logischen Netz. Weichen sie von der geraden Linie ab, so ist es nicht grundlos, sondern weil sie an ein Hindernis stoßen. Vom Schloss zur Seepyramide führt der Weg vorbei an dem Poetenberg, dem Landpyramidenberg, dem Mondberg oder durch die Wolfsschlucht. 1846 ließ der Fürst das platte Land umpflügen, Erde zu Bergen aufschütten. In die gegrabenen Täler leitete er das Wasser der Spree. Ich bin überrascht. Pücklers Berge sind Hügel zwischen 2 und 5 Meter hoch. So hat er sich verewigt. Mit seinen Ideen die Landschaft verändert. Über 150 Jahre später treffe ich im Park einen Nachfahren derer von Pückler. Hermann Graf von Pückler, Geschäftsführer einer Industrieanlagenfirma in München und einst Treuhandberater. Seit 1990 pendelt er zwischen Branitz und München. Der Park, der ja ungefähr 100 Hektar umfasst, war vollends eingezäunt. Das hatte der Fürst Pückler veranlasst und mein Urgroßvater hatte das vollendet, was aber nicht hieß, dass er für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Der Park war ja, obwohl er aus eigenen Mitteln bezahlt war, vom Fürsten immer für die Öffentlichkeit gedacht und diese Tradition setzte auch mein Urgroßvater und mein Großvater fort. Ich wüsste nicht, wer heute seinen von ihm selbst bezahlten und gepflegten Vorgarten der Öffentlichkeit zugänglich macht. Also er war eingezäunt. Wenn Sie heute hier durch das Dorf gehen, sehen Sie Relikte dieses Zaunes noch. Vor den Häusern der zur DDR-Zeit angeseheneren Bürger finden Sie diese Zäune. Sie brauchen gar nicht nachfragen, wer war das. Sie können es einfach am Zaun erkennen. Das waren die Leute, die sich trauten, ein Segment des Zaunes abzubauen und vor ihre Datscha zu stellen. Als der Fürst seinen Untergebenen die Anweisung zum Zaunbauen gab, reichten die Häuser von Branitz bis unmittelbar an das Gutsgebäude heran. Fast ein Viertel des Dorfes lag auf dem heutigen Parkgelände. Kurz entschlossen kaufte der Fürst Grundstücke, Bauerngehöfte und die Karten der Häusler, riss die Häuser ab und erweiterte so seinen Park. Er kaufte sich ausgewachsene Bäume. Die mächtige Kastanie vorm Cottbuser Gasthaus zum Weißen Ross ließ er mit den Wurzeln ausgraben und mit dem Pflanzenkarren nach Branitz kutschieren. Manchmal waren die Dorfstraßen zu eng für Pücklers Bäume. Die Äste zerschlugen Fensterscheiben und beschädigten Dächer. Hermann Fürst von Pückler-Muskau verletzte unbekümmert die Spielregeln seiner Zeit. In der Berliner Gesellschaft galt er als enfant terrible. Er fühlte sich an nichts gebunden, schon gar nicht an die Ideologie seines Standes. Am erbärmlichsten war unsere große Frankfurter Revolution 1848, wo alle deutschen Fürsten wie mit Schwefel angeräucherte Fasanen aus Schreck vom Stängel fielen und dennoch die über ihren wohlfeilen Sieg verdutzten Professoren nur ein Strohfeuer anzuzünden wussten, das in sich selbst kläglich erlosch. Keinen einzigen Mann hatte Deutschland in dieser Krise von beiden Seiten aufzuweisen, wie Frankreich, wie England, Hunderte in ihren Revolutionen. Wo hätten sie auch herkommen sollen? Auf Flugsand kann kein Weizen wachsen. Große Diener sind bei uns noch möglich. Kein großer Patriot. Also ideologisch stehen ja ganz merkwürdige Späßchen hier auch mit Pückler getrieben worden. Er wurde als Vorreiter des Sozialismus dargestellt. Mit dem Eis hatte er angeblich nichts zu tun. Es war ein Bäckermeister namens Pückler in Berlin, der das Eis erfunden hatte. Aber das sind also Mänkchen der Vergangenheit. Um ein gutes Fürst-Pückler-Eis für 15 Personen zu machen, rät Henriette Davidis praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feine deutsche Küche. Man teile 1,5 Liter Schlagsahne in 3 gleiche Portionen. Die eine Portion schmecke man mit Zucker und Vanille ab und menge 100 Gramm zerbröckelte süße Makronen darunter. Die zweite färbe man mit einigen Tropfen Breton Rosa, gebe ein Glas Maraschino hinein und schmecke sie mit Zucker ab. Zur dritten gebe man 200 Gramm fein geriebene Schokolade und den nötigen Zucker. Mit dieser Masse fülle man nun eine hohe Kegelform schichtweise. Alsdann schließe man die Form gut, vergrabe sie in Eis und Salz und lasse sie 2 Stunden unberührt. Beim Anrichten muss das Eis gestürzt werden. Richtig ist, dass dieses Eis seinen Namen trug und mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Dresdner oder Berliner Bäckermeister kreiert wurde und einfach seinen Namen erhielt. Pückler war zu seiner Zeit ein Begriff in Deutschland, in Europa. Und ich glaube, dieser Bäckermeister hat ganz einfach ein ganz perfektes Marketing betrieben und diesen Namen zum Verkauf genutzt. Aber man hat hier schon sehr früh und sehr ernsthaft sich mit Pückler und auch sehr adäquat, möchte ich meinen, mit Pückler befasst. Ich finde zwar immer wieder im Schrifttum, aber das ist halt so, weil die Menschen ja ideologisch anders aufgewachsen waren, finde ich horrende Fehler. So wird immer wieder darüber geschrieben, dass Fürst Pückler hoch verschuldet gewesen sei und hatte auch doch ganz erhebliches Einkommen aus seinem literarischen Schaffen. In Pückler ist es nach dem Verkauf Muskaus sehr gut gegangen und er hat in sehr angenehmen finanziellen Verhältnissen bis zu seinem Tode gelebt und war auch in der Lage, ein ganz erhebliches Vermögen an seine Erben weiterzugeben. Als Pückler das Anwesen 1811 erbte, standen alsbald die Gläubiger vor dem Schloss, weil sie bemerkten, dass er den Park umgestalten wollte. Pückler vertröstete sie auf ein zu erwartendes Erbe. 1817 beendete der Bankier den Finanzfluss und die erhoffte Erbschaft blieb aus. Um allen Zwängen zu entfliehen, reiste Pückler nach England. 1834 verlässt er für 5 Jahre seinen Park und bricht auf in Richtung Afrika und Orient. Keiner weiß, ob Hermann Fürst von Pückler-Muskau je zurückkehrt. Das Muskauer Schloss mit seinen Türmchen steht noch. Zerfallen als Ruine, an deren Wänden der Regen weiße Spuren hinterlässt. Vorn am Portal, wo einst die Löwen standen, liegt verwitterter Stein. Die Rotbuche reckt ihre Äste. Vor 200 Jahren pflanzte sie der Reichsgraf Erdmann von Pückler. Damals war die Neiße ein Flüsschen und an ihrem trichterförmigen Tal liegt Muskau. Hier wurde am 30. Oktober 1785 den Eheleuten Reichsgraf Erdmann von Pückler und Gräfin von Kallenberg, Ludwig Heinrich Hermann, als erstes Kind geboren. Es war ein bitterkalter Sonntag. Ein Jahr zuvor war diese Ehe geschlossen worden, zwischen dem 30-jährigen, ewig nörgelnden Mann und der erst 14-jährigen Clementine. 5 Jahre prallten die Gegensätze aufeinander. Dann ritt Clementine auf und davon, während der Reichsgraf klagte: Gott, wie komme ich in solche Familie? 5 Jahre wuchs der junge Fürst Pückler Muskau zwischen sich ewig streitenden Eltern heran, ungezügelt, trotzig. Ein trotziges Kind schafft sich fantasievoll eigene Wirklichkeiten, sagt man. Und dieses Kind gehe dem Mann nie verloren. Der Fürst Pückler Muskau lebte zum Teil im Reich der Fantasie und fantasierte in der Wirklichkeit. In den Berliner Salons, in denen ich als junger Mann verkehrte, galt ich als Träumer und Spinner. Meine Person und meine Ideen wurden nicht anerkannt. Musik Von 4 weißen Hirschkühen gezogen, fährt der junge Hermann in einer Kutsche nach Berlin. Und damit zum Gaffen Zeit genug blieb, schlug ich vor dem Café Kranzler eine Lektüre auf, scheinbar selbstvergessen mich darin vertiefend. In Dresden? Einige Zeit scheint dort seine überschäumende Lebenslust als Offizier des Garde du Corps-Regiment gezügelt. Setzt er seinen Hengst zum Entsetzen aller über das Brückengeländer in die Elbe? Reiter und Pferd erreichten unverletzt das Ufer. Wieder in Berlin bestieg ich einen Heißluftballon und entging nur knapp einer Katastrophe. Einmal habe er, so erzählt die Legende, Moskauer Bürger in sein Parktheater zum Souper eingeladen. Tische und Bänke aber seien mit schwarzen Leichentüchern bedeckt gewesen. Und einige seiner Freunde hätten das Gerücht ausgestreut, dass man hier Leichen verzehre. Auf mein Handzeichen, ich hielt mich in einer abgedunkelten Loge versteckt, stürzte der Kronleuchter auf die Tische herab. Einige Eingeweihte schrien Feuer und mit einem Schlag hat sich das Theater geleert. Hermann Pückler-Muskau steigt in die Ahnengruft hinunter, öffnet den Sarg seines Großvaters und schneidet ihm eine Haarlocke ab. Als er aus dem danebenstehenden Sarg die schöne Ursula in ihrem feuerroten Seidenkleid herausheben will, greifen Pücklers Hände in einen Haufen von Würmern. Ach, nichts ist in dieser verteufelten Welt von Dauer. War das alles nur jugendlicher Überschwang, der dem jungen Pückler-Muskau solcher Art tolldreiste Streiche eingab? Oder war es der Wunsch, einer tief empfundenen Sinnlehre des Menschen zu entgehen? Ich weiß es nicht. Halte mich an das Urteil seiner Nachwelt. Sie sah in ihm eine der schillerndsten Persönlichkeiten seines Jahrhunderts. Selbst die Engländer waren verblüfft, wie er die eben aufkommende Lord Byron-Mode exzentrisch auslebte. In meinen Unterlagen finden sich Aufzeichnungen eines Zeitgenossen Pücklers. Pückler zeigt alle ersinnlichen Fehler eines großen Herrn, welcher dem Egoismus vollständig ergeben ist. Wäre der Sinn für Schönheit und der Sinn für Ehre nicht so stark in ihm vorhanden, die aristokratische Eigennützigkeit ließ ihn mitten in der Gesellschaft leben wie ein Raubtier. Mit dem Vater liegt er im Streit. Wie immer geht es um Geld. Dem zu entgehen, reist der Sohn in die Schweiz, nach Frankreich, nach Italien. In Rom erhält er Audienz beim Papst, in Weimar empfängt ihn Goethe, dem er von seiner Liebe zur Natur viel und schwärmerisch erzählt. Verfolgen Sie diese Richtung. Sie scheinen Talent dafür zu haben. Goethes freundlicher Rat fällt in jugendlich taube Ohren. Vorerst. Mein 25. Geburtstag. Ich hatte das Vergnügen, noch einen Reichstaler Geld in der Tasche zu haben und einige noch schuldig zu sein. Dazu sollte ich mich in einer Zusammenkunft einfinden, wo es fast nicht zu vermeiden war, zu spielen. Verlor ich über einen Taler, so hätte ich mich entschuldigen müssen, wie der dumme Junge aus Meißen, dem Papa noch kein Geld geschickt hat. Pückler-Muskaus Lebensart ist kostenaufwendig. Anfang 1811 stirbt sein Vater, der Reichsgraf. Der gerade 25-Jährige wird Erbe der Herrschaft zu Muskau, Gröditz und Branitz. Muskau und Gröditz sind gleichermaßen mit Hypotheken und Wechseln stark belastet. Die Geldsorgen in Muskau beunruhigen ihn nicht. Er reist durch Europa und rückt als Oberstleutnant der Anti-Napoleon-Koalition 1814 in Paris ein. Die militärische Hierarchie mag er nicht. Lieber will er nach Wien zum Wiener Kongress. Dort werden Europas Grenzen verhandelt. Eine Krankheit hält ihn zurück. Sachsen muss Muskau und die gesamte Oberlausitz an den brandenburgischen König abtreten. Als der liebe Gott mich preußisch werden ließ, wandte er sein Antlitz von mir. In einem Brief vom 1. Mai 1815 an die Muskauer Bevölkerung verkündet Hermann von Pückler-Muskau seinen festen Willen, in Muskau zu bauen. Da ich von nun an entschlossen bin, für mein ganzes zukünftiges Leben meinen festen Wohnsitz in Muskau zu nehmen, um selbst für die Wohlfahrt meiner guten Bürger und Untertanen mit väterlicher Obhut wachen zu können, so zweifle ich nicht, dass jeder Einwohner dieser Stadt es mir gern gönnen wird, bei ernster Beschäftigung auch eine Lieblingsneigung zu befriedigen. Ich meine die Anlegung eines Parkes, zu dem ich notwendig, wenn etwas Ganzes daraus entstehen soll, den ganzen Distrikt zwischen der Straße nach Sorau und dem Dorf Köbeln, der Neiße auf der einen und den Braunsdorfer Feldern auf der anderen Seite, eigentümlich besitzen muss. Ich bitte daher hiermit sämtliche Bürger und Bewohner der Stadt, welche einzelne Felder oder Wiesen oder Holz in den genannten Bezirken haben, mir dieselben gegen vernünftige Bedingungen abzulassen. Um hierbei so billig als möglich zu verfahren, schlage ich der Bürgschaft vor, besagte Grundstücke nach Recht und Gewissen taxieren zu lassen. Nach dieser Taxation erbiete ich mich, jedem nach seinen Belieben den Wert auf meine Herrschaft einschreiben und bis zur Kündigung des Kapitals mit 5% verzinsen zu lassen oder das Grundstück zu vertauschen. Schloss Muskau, den 1. Mai 1815, Hermann von Pückler, Muskau. Pückler ließ die Wassergräben vor dem Schloss zuschütten und schöne Gebäude niederreißen, die die Aussicht versperrten. Die Arbeiter trugen den Sandboden ab und ersetzten ihn durch eine dicke Schicht Humuserde. In 2 Monaten verschlangen die Arbeiten im Park und an den Häusern 36.000 Taler. Pückler wird in allerlei Prozesse verwickelt. Er wusste, dass er sich etwas einfallen lassen musste. Flucht aus Muskau war keine Lösung mehr. Vielleicht die Flucht in den Ehestand. Pückler Muskau sieht sich unter den betuchten Töchtern Preußens um, entdeckt die Tochter des Staatskanzlers Hardenberg. In ihren Schoß legt nun das arme Kind noch einmal in jugendlicher Aufwallung sein Haupt und weint sich aus über sein verfehltes Leben. Gönnen Sie ihm zuweilen diese Stille. Mehr verlangt es nicht, Schnucke. Mein Schnuckchen. Gott verzeih, ich glaube, ich bin in sie verliebt. Luzi von Hardenberg ist 41, 9 Jahre älter als er, verheiratet, hat eine 19-jährige Tochter und eine Pflegetochter Helmine. Pückler chambriert um Mutter und Tochter, beiden macht er den Hof. Freunde soll er gefragt haben, was mehr Aufsehen machen würde, die Mutter oder eine ihrer Töchter zu heiraten. Die Mutter soll er zur Antwort erhalten haben. Man feiert Verlobung. Niemand nimmt Anstoß daran und so werden die Ehevorbereitungen beschleunigt, ehe noch Luzis erste Ehe geschieden ist. Es ist hier in der Nähe, auf einem meiner Dörfer, ein höchst lächerliches Subjekt von Pfarrer, den ich alle Wochen 2-mal herkommen lasse, um ihn zum Narren zu haben. Wir müssen uns von diesem trauen lassen, denn um Gottes Willen nichts Trauriges bei dieser Zeremonie, sonst laufe ich davon. Kam hinzu, dass der Fürst den Einzug seiner Braut in Muskau mehrmals probiert, mit hunderten Gästen, erlesenen Speisen und teuren Lustbarkeiten. Die Muskauer zuckten mit den Schultern und blieben fremd. Seiner Luzi aber schreibt er: Ich empfehle dir die Regel, dass Leute von Geist sich um Torheiten, die sie gemacht haben, nicht kümmern sollen. Wir werden zweifelsohne noch einige machen. Meine Ahndung, die Untrügliche, sagt mir aber, es wird alles vom Himmel zum Besten gekehrt werden. Wir sind beide zu vornehm geboren, um arm zu sterben. Und unsere Art von Verschwendung macht zu viele Leute froh, als dass die Nemesis uns strafend erreichen sollte. Luzis Mitgift von 150.000 Talern hilft über die erste Zeit hinweg. Pückler lässt noch mehr Bäume pflanzen, der Schlosssee wird vergrößert, das Schloss selbst gründlich renoviert. Im Juli 1817 findet Luzis feierlicher Einzug in Moskau statt. Ein Vierteljahr darauf die pompöse Hochzeit. Seiner Braut erklärt Pückler Muskau, dass er sich seine Freiheit vorbehalten werde. Jeglicher Widerstand ihrerseits ihn zudem in der Ausführung seiner Pläne bestärken werde. Eine Reise in den Orient und die Teilnahme am nächsten Krieg mit den Türken. Luzi wiederum dachte, ihren Lou durch Zärtlichkeit an sich zu fesseln, steckte sich den jüngeren Mann wie eine Perle ins Haar. Wenn auch manches ausblieb, was Pückler Muskau durch die Einheirat in die Hardenberg-Familie sich erhoffte, erfüllte sich darum doch die stille Sehnsucht des ewig Unruhigen nach einem Ort der Ruhe und Geborgenheit. Muskau, das kalte, unwirtliche Muskau mit seinen Kiefern und sandigen Hügeln. Muskau, daraus er immer wieder floh, wurde ihm eine Lebensaufgabe, von der er später sagen wird, dass es der Hauptzweck meines Lebens geworden ist, für unsere Familie ein Etablissement zu gründen, welches ihr den verlorenen Glanz, Reichtum und Einfluss künftig wiedergeben soll, den sie durch Zersplitterung ihres Eigentums verloren hat. Ich habe selbstverständlich am Rückübertragungsanspruch gestellt, zu einer Zeit auch, als noch kein Bundesverfassungsgerichtsurteil vorlag. Und das werde ich auch Zeit meines Lebens so aufrechterhalten. Die Entschädigungsansprüche sind für mich uninteressant. Geld kann ich verdienen, jederzeit. Aber ich kann mir meine Heimat nicht wieder verdienen. Ich denke, wir ziehen an einem Strang, nämlich das Erbe, das gegenständliche Erbe, aber auch das denkmalpflegerische Erbe des Fürsten Pückler, einer breiten Öffentlichkeit auch im Sinne der Entwicklung der Stadt Cottbus näher zu bringen. Das heißt, wenn sich der Name Fürst Pückler, das Denkmal Fürst Pückler, die Anlage über die Grenzen der Stadt hinaus weiterentwickelt, dann kommt das, denke ich, allen zugute, auch der Stadt Cottbus. Ich bin ein nicht ganz ungeschickter Kaufmann geworden, obgleich von Ausbildung her Jurist. Und es ist unschwer zu erkennen, dass Häuser dieser Größenordnung, die schon schwer zu erhalten waren zu Zeiten meiner Großeltern, zur heutigen Zeit als Privatnutzung wohl kaum noch in Frage kommen, auch wenn es einem gut geht. Dennoch habe ich nicht gezögert, der Bundesregierung den Antrag zu stellen, Schloss und Park zurückzukaufen, mit der Maßgabe, es der Nutzung, wie es heute genutzt wird, eigentumsähnlich wieder zuzuführen oder zu belassen in der Nutzung. Öffentlich zu nutzen, Unterhalt natürlich von dem Nutzer zu tragen. Dennoch hätte ich erhebliches Geld dafür hingelegt, einfach um überkommenes Erbe eigentumsmäßig zu erhalten. Die Bundesregierung hat sich nicht in die Richtung entschlossen. Ist deren Problem, nicht mein Problem. Ich habe ein wunderschönes Haus mitten im Park gekauft, das werde ich mir jetzt aufbauen, wo wir unter normalen Verhältnissen vermutlich heute schon gewohnt hätten. Und ich habe Freude, dass das Schloss gut erhalten ist. Die beweglichen Sachen im Haus sind eh alle unser Eigentum, sind als Leihgaben da drin. Und ich schaffe wöchentlich Dinge, die ich bei uns finde und bei denen ich glaube, dass sie fürs Museum von Wert sind, Dinge rüber, die ich dorthin gebe und die dort ausgestellt werden. Das Schloss im Branitzer Park ist gut erhalten. Auf dem Schlosssee schimmert sein Spiegelbild. Am Ufer eine Venusfigur, nach 1989 wieder aufgestellt. Das Jahr 1989. Zur Herbstzeit. Das folgende? Die Vereinigung zweier Halbrepubliken. Aus München der Hermann Graf von Pückler. Aus Branitz Berthold Ettrich, Direktor des Fürst-Pückler-Museums. Seit wann reden Sie miteinander? Oh, das ist jetzt schon sehr lange her. Das ist, glaube ich, im Jahr 1991 gewesen. Ich habe hier im April 1991 meine Tätigkeit aufgenommen und schon 1991 haben wir die ersten Gespräche geführt. Er hat gesagt, dass er nicht daran denkt, sozusagen, wie auch immer Entscheidungen ausfallen, Park und Schloss Branitz sozusagen zum privaten Eigenbetrieb zu machen. Das ist aus verschiedenerlei Gründen auch praktisch sicher nicht möglich. Ich bin ein großer Anhänger unserer Verfassung, die in Artikel 3 das Eigentum garantiert, als eines der höchsten Grundrechte. Und was dabei rauskommt, bei den Bemühungen, die ich nicht nur allein anstelle, sondern im Verbund mit schlauen Juristen und anderen Leuten, weiß ich nicht. Aber wir setzen hier einen Markschein. Und wir werden einen Markstein setzen, davon können Sie ausgehen. Und wir werden nachweisen, dass diese Bundesregierung uns alle schändlich und die Öffentlichkeit schändlichst belogen hat. Wenn es denn so gewesen wäre, wäre ich der Letzte gewesen, der sich darüber aufgeregt hätte. Weil für mich die Wiedervereinigung das sehr viel höhere Gut ist in der Abwägung. Aber es ist eben nicht so gewesen. Und deswegen werden wir das nachweisen. Wir sind mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg. Mir kommt es nur auf den formellen Akt der Eigentumserhaltung an, auf nichts anderes. Denn meine Familie hat 300 Jahre hier und vor allen Dingen in den letzten 100 Jahren oder letzten 60 Jahren mit großen Opfern diesen Besitz hier aufrechterhalten. Ich bin nicht so vermessen, hier meine Fahne aufs Dach zu stecken und zu sagen, so jetzt machen wir so weiter wie früher. Das passt nicht mehr in die Zeit. Mir geht es nur um die Eigentümerposition. Vom Schwarzen See mit seinem Schwanenhäuschen vorbei am Schlosssee führt mich der Weg zum Schilfsee. Weiter zum Pyramidensee, dann zum Schlangensee, an Baumgruppen vorbei und Wiesen. Ich habe Herrn Weigel geschrieben, lieber Parteivorsitzender, versetzen Sie sich mal in meine Lage, was würden Sie sagen, wenn ein Ihnen liebgewordener Bauernschrank Ihrer Urgroßeltern Ihnen weggenommen wird, weil er ins Museum soll. Ich hoffe, dass er es verstanden hat, ich weiß es nicht. Nur, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied der CSU, Schatzmeister im Bezirk München. Und Herr Weigel ist mein Parteivorsitzender. Ich bin in diesem Punkt mit ihm völlig konträr, aber sonst harmoniere ich. Wir haben die Protokolle und wir weisen lückenlos nach, dass die Russen alles andere verlangt haben, aber nie verlangt haben, dass die Bodenreform nicht wieder aufgehoben werden sollte. Naja, und ja, als er das erste Mal offiziell auftauchte, das war schon ein bisschen eigenartige Sache. Ich war damals mal gerade so 2-3 Monate im Amt als Bürgermeister und dann kriegte ich eben den Anruf, dass er sich anmeldet. Ja, da war natürlich erstmal, wie verhält man sich jetzt, wie spricht man ihn an? Das ist ja alles neu für uns gewesen. Ja. Ich habe da die erste Zeit so meine Schwierigkeiten damit gehabt und das immer elegant umgangen. Frau Ehrentreich, ehemals Bürgermeisterin, regiert nun die Außenstelle vom Städtischen Ordnungsamt im Cottbuser Stadtteil Branitz. Viele haben dann gedacht, also die Siedler, ne, also die damals Bodenreformland bekommen haben, haben nun angenommen, ja, jetzt kommt der Graf und will alles wieder zurückhaben. Ja. Er hat sich gleich beim ersten Besuch, hat er sich so geäußert, da, wo Eigentümer da sind, also die da ihr Häuschen drauf gebaut haben, würde er niemals auf die Idee kommen, das zurückzufordern. Er hat dann angefangen, bestimmte Flurstücken, die zum Verkauf standen. Ich meine, es lief ja ohnehin, wir wussten, wer verkaufen möchte. Und wir haben dann ihm mehr oder weniger doch den Tipp gegeben, wenn gerade Waldstücken und so weiter, wer kaufte von den Privatleuten hier ein Stück Wald, weil es ohnehin mindere Qualität war. Ja, da hat er sich jetzt nun angefangen, so scheibchenweise Stück für Stück von seinem alten Besitz wieder zurückzukaufen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich erinnere mich an den Brief des Fürsten von Pückler-Muskau vom 1. Mai 1815. Da ich von nun an entschlossen bin, für mein ganzes zukünftiges Leben meinen festen Wohnsitz in Muskau zu nehmen, um selbst für die Wohlfahrt meiner guten Bürger und Untertanen mit väterlicher Obhut wachen zu können. Wie einst in Muskau, so zucken heute in Branitz die Leute mit den Achseln. Ob die Pöklers hierher zurückkommen? Genaues weiß keiner. Und doch glaubt mancher Branitzer zu wissen, Graf von Pückler habe schon mehr Wald zurückgekauft, als die Familie 1945 besaß. Wie viele Schritte braucht es, den alten Besitz auszuschreiten? Das ist also der Park, das ist das Schloss, das sind die ganzen Häuser drumherum und das ist erhebliche Fläche. Wenn ein Siedler mir etwas verkaufen will, weil er es nicht mehr nutzt, die Siedlerflächen von 5 Hektar waren ja nichts, zu nichts nutze. So sind in der Zwischenzeit sehr viele Siedler zu mir gekommen und haben gesagt, wollen Sie Ihr Siedlerland wieder zurückkaufen? Das habe ich weitestgehend getan. Ich habe da gar kein Problem damit. Und gehe zu den Siedlern, die mich alle kennen und mit denen ich freundlich in der Küche gesessen habe, weil es da warm war, und habe gesagt, hören Sie zu, Sie haben da 5 Hektar, wir würden die gern pachten. Die Leute sind einem Fall so im Hals gefallen und haben gesagt, ach, wir freuen uns, dass wir zusammenarbeiten können. Gerade gestern Abend geschehen, nicht? Mit 8 Familien. Und die Leute haben kapiert, wie man ihnen gegenübertritt. Und wo die Kiekebuscher Straße vom Park weg rechtwinklig in das Dorf Branitz einbiegt, werkeln Bauarbeiter. Wohnresidenz Branitzer Park, verkündet eine Tafel. Appartements bis 4 Zimmer, beste Lage, einer der schönsten europäischen Parkanlagen gleich vor der Haustür. Hier geschieht jetzt was, also worüber ich einigermaßen betrübt bin. Hier ist ein Bauerngehöft abgerissen worden und es entsteht eine Mehrfamilienanlage. Und das nagt natürlich an dem Park. Ich verstehe ja, dass jemand sein Grundstück bestens verwerten will. Aber man muss halt die Dinge sehen, dass man sich hier das, was man hier als Attraktion mit öffentlichen Geldern unterhält, sich nicht kaputt macht. Natürlich will jeder am Park wohnen, ich verstehe das ja. Aber es geht halt nicht. Auf der anderen Straßenseite ein Backsteinbau, ein Kindergarten und die Außenstelle des Cottbusser Ordnungsamtes im Erdgeschoss. Darüber wohnt Hermann Graf von Pückler, wenn er in Branitz ist. Als er das Haus zurückbekommen hatte, war seine erste Äußerung, es braucht sich keiner Gedanken zu machen, der Kindergarten bleibt drin, solange wie er benötigt wird. Und dass er nun dieses Anhängsel kostenlos, das hat er damals natürlich noch nicht gesagt, das kam hinterher. Ja, also wir wissen gar nicht, wie uns da geschah. Also er hat ja erstmal Arbeitsbedingungen geschaffen hier, die erstmal seinesgleichen sucht. Das ging mit der Ölheizung los, das können Sie sich ja vorstellen, was das hieß, in Kindergarten und solche Räume mit einer Schwerkraftheizung zu beheizen. Also dieses Haus tue ich ja sehr vielen Leuten zur Verfügung stellen, die hierher kommen wollen, freuen, die dann hier mal ein paar Tage verbringen, um einfach Ossiland kennenzulernen, sonst kommen sie nicht her. Das mache ich vor allen Dingen deshalb, weil gerade der Süddeutsche mit nur großer Lethargie sich gen Osten bewegt. Und ich tue das als Anreiz, den Leuten anbieten, damit sie wirklich herkommen, damit die Vereinigung weiter vollzogen wird und zur Kenntnis genommen wird und dass die Leute sehen, wie schön Brandenburg ist, wie besonders schön die Niederlausitz ist, was hier an Park angelegt worden ist. Und dass wir nicht so weit östlich wohnen, als dass man bei schönem Wetter den Ural sehen könnte. Auf den Wegen im Branitzer Park, vorbei am Grab der Fürstin Luzi Hardenberg-Pückler, begegne ich Gräfin Hardenberg. Er hat sie ja nie, hat seine Frau ja immer bis zum Tod, glaube ich, soweit ich das also drüber gelesen habe, eigentlich ganz nett behandelt. Nicht? Aber die Frauen waren doch zu der Zeit damals gedopt bis zum geht nicht mehr. Die durften doch den Mund nicht aufmachen. Nicht? Die hielt aber ganz sicher, dass das nicht leicht für eine Frau war. Das sehe ich völlig ein. Aber ich meine, es wurde dann immer nach außen hin vielleicht so im Salon dann so getan, als ob alles in Ordnung ist. Weiß ich auch nicht. Ne? Also der hat sich in der Tat was getraut. Er hat also aus dem Orient neben Kunstgegenständen, die wir hier sehen, mitgebracht. Eine, ja, man muss wohl sagen, Sklavin. Aber er war ja ein sehr sozialkritischer Mensch. Er hat gesagt, was heißt Sklavin? Die Sklavinnen und Sklaven in Ägypten haben besser gelebt als die Weber um Plauen herum oder die Arbeiter in den englischen Industrievierteln. Und dieses Mädchen hat er, eine Abessinierin, hat er gekauft und hat sie dann, als er nach Europa zurückkam, brieflich seiner Frau, die hat er vorbereitet, und hat gesagt, also ich bringe mit ägyptische Dienerschaft, die sich sehr an mich gewöhnt hat. Das war der erste Brief. Der zweite Brief war dann, also die ägyptische Dienerschaft hat sich so an mich gewöhnt, dass wir sehen müssen, also die wollen auch mit mir unter einem Dach schlafen. Und der letzte Brief war dann, bitte rearrangiere die Schlafgemächer in Branitz so, dass die ägyptische Dienerschaft irgendwo in meiner unmittelbaren Nähe schlafen kann. Also der hat sich schon was getraut und hat dieses Mädchen, nicht nach Branitz, sondern nach Moskau ist er gegangen mit ihr, und hat in Moskau, ist leider dann dieses bezaubernde Geschöpf, ist nicht sehr alt geworden. Wir haben die Kleider von der Machbube hier unten immer im Flur hängen gehabt, in einer Vitrine. Und wir Kinder standen fasziniert davor. Das waren also die Kleider, ihre arabischen Kleider. Und die ist dann in Moskau gestorben, man sagt, an einer Lungenproblematik. Aber zu der Zeit wurden Leute, glaube ich, schnell vergiftet. Vielleicht war es etwas in der Richtung. Auszug aus dem Sterberegister der Stadtkirche Moskau des Jahres 1840 unter Nummer 51. Am 27. Oktober, mittags gegen 12 Uhr, starb auf hiesigem fürstlichen Schloss eine abessinische Jungfrau namens Machbuba, welche der Fürst Hermann von Pückler-Muskau von seinen Reisen in den Orient und namentlich Ägypten mitgebracht hatte. Sie war wohnständig im hohen Gebirge Abessiniens an den Quellen des Nils geboren. Als Tochter eines königlichen Beamten des Hofes eines Landes geriet sie in Sklaverei während eines Krieges mit ihrem Nachbarvolk. Ihre Eltern und 6 ihrer Brüder von Feinden getötet, wurde sie mit ihrer Schwester zuerst nach Gonda gebracht. Von da ward die Machbuba nach Sudan geführt, wo sie der Fürst in einem Alter von etwa 11 Jahren an sich kaufte und mit sich hierher nahm. Sie verstarb im Alter von 16 Jahren an Auszehrung. Begräbnis den 29. Oktober, abends 7 Uhr, durch die Knappschaft mit Fackeln und Lampions auf dem Stadtkirchhof durch Superintendent Petzold. Als Machbuba stirbt, wird alsbald die Herrschaft Moskau für 1.700.000 Taler verkauft. Nach Tilgung aller Schulden bleiben etwa 500.000 Taler. Der Winter ist traurig, wenn man so lange Jahre im Land der Sonne zugebracht hat. Die Schneedecke, die alles umhüllt, kommt mir wie ein Leichentuch vor und ich mir selbst wie ein verbannter Einsiedler. In der Tat kann man kein einförmigeres Leben führen als das meine, seit ich hier bin. Das einförmige Leben? Der Fürst gibt üppige Diners, hat in seinem Berliner Palais unter den Linden Ecke Friedrichstraße Alexander von Humboldt zu Gast, Achim von Arnim und dessen reizende Gattin Bettina. Vom aufstrebenden Bismarck wird er hofiert, in Weimar enthusiastisch gefeiert. Es ist wohl auffallend, dass ich allgemein die Weiber mir weit mehr entgegenkommend finde als in meiner Jugend. Das ist bei 59 Jahren fast unbegreiflich. Und doch finde ich überall den überzeugendsten Beweis dafür. Ist es mein Ruf in der Welt oder mein supponierter Reichtum oder was? Abends Illumination, Promenade mit der hübschen Rosa in den nicht immer erleuchteten Gängen des Gartens, was ich wahrnehme. Ich habe jetzt ein Stapel Briefe bei uns gefunden, die der Fürst nicht hat veröffentlichen wollen. Und da geht's hoch her. Also da gibt's Korrespondenzen mit Freundinnen. Und ich meine, nach heutigen Verhältnissen alles nicht zum Erröten. Aber er ist also schon ein Treibauf auf dem Gebiet gewesen, allererster Ordnung. Heute gab sie mir einen kühnen Beweis ihrer Liebe. Die Abenteuer dieser Nacht sind für mein Alter wirklich erstaunlich. Es hat keinen Zweck, sie aufzuschreiben. Ich vergesse sie nie. Auch weil die geschiedene Fürstin den Fürsten drängt, entschließt sich Pückler 1846, seinen Lebensabend in Branitz, dem Rittergut der Pücklers, zu eröffnen. Und wieder wühlt er sich durch das öde Gelände, vergrößert, reißt ab, baut um, bezahlt den Dresdner Baumeister Semper und über 100 Arbeiter, modelliert er eine Landschaft. Wieder ist Luzi die vorantreibende, sorgende Seele an seiner Seite. Luzi stirbt 1854, 78-jährig. Das Gefühl großer Verlassenheit zu betäuben, geht Pückler Muskau abermals auf Reisen. Befriedigung kann er nicht finden. Kunst ist das Höchste und Edelste im Leben, denn es ist Schaffen zum Nutzen der Menschheit. Nach Kräften habe ich dies mein langes Leben hindurch im Reiche der Natur geübt. Ich will, du kommst nachher heme. Ich komm zu dir nach Hause. Ich bin heme, wenn rausfahren. Nicht? Ich will, ich will, du kommst nachher heme. Ich komm zu dir nach Hause. Ich bin heme, wenn. Okay. Jetzt ist 10. Ja, so gegen 12, schätze ich. Gegen 12. 12? Ja. Gut. Also. Gut. Alles klar. Bis nachher, Kutte. Gut. Ciao. Gut. Ach, unser Kottchen. Ja, naja, Gott. Unseren Kott, den müssen wir nehmen, wie er ist. Der gehört zu Branitz. Der gehört ganz einfach dazu. Ich glaube, wenn der mal nicht mehr ist, dann fehlt uns was. Also das ist eben unser Original. Ich gehe meinen Freund Hermann besuchen. Naja. Naja, es geht nicht immer, dass das... Er nimmt sich schon die Zeit dafür, ihn, und spricht auch mit ihm, amüsiert sich immer köstlich über ihn. Aber naja, immer kann man sich durchlassen. Mitunter muss ich dann die Bremse anziehen, sonst hockt er nämlich nur oben. Hermann Graf von Pückler kennt Kurtchens Geschichte aus den Familienpapieren. 1944 fand man ihn verschüttet in einem Granattrichter vor der Pücklerschen Parkschenke. Wer weiß, vielleicht trägt Kurtchen die Blumen ans Grab der letzten Gräfin von Pückler, die hier gelebt hat. Vor einem Jahr entdeckte ich den Zaun und die Tore als Umzäunung einer Datscha hier jenseits der Straße. Also man war sich nicht zu schade, diese Dinge einfach hier abzubauen, einen Friedhof zu vandalisieren und damit seine Datscha einzuzäunen. Leider ist derjenige, der es gemacht hat, ist verschwunden, sonst hätte ich den... Ich sag's ihm mal ganz doll in den Arsch getreten. Dass er diese Bindung überhaupt in der Form hat, das ist erstaunlich. Aber er ist eben der Engagierte und derjenige, der eben unbedingt einen Fuß in Branitz haben möchte und sich hier auch heimisch fühlt. Es ist ja wirklich so, er kommt ja immer wieder gerne und sagt immer, er kommt nicht nach Branitz, er kommt nach Hause. Ich komme jetzt nach Hause. Das ist immer sein Satz. Ich lebe ungemein gern in Bayern, bin da auch sehr verwurzelt. Aber irgendwo ist letztlich doch unsere Heimat hier. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich dann in den Zeiten, wo ich mich stärker zurücknehme und vielleicht auch nicht mehr die Notwendigkeit sehe, 90 Stunden zu arbeiten, dass ich einen größeren Teil meiner Arbeitskraft hier verwende. Einfach um hier mit aufzubauen. Ich habe einfach Freude dran. Aber die gibt es nicht allzu viel, diese Leute. Man hat es auch ferngehalten aus diesem Landstrich durch diese unsinnige Vermögensregelung, Rückgabe- oder Nichtrückgaberegelung. Ein 57-jähriger Mann kommt nach Hause. Erinnerungen steigen auf. Gleich einer Flaschenpost durch deutsche Geschichte stranden verlorene Gegenstände aus den Kindertagen in Branitz. Manchmal ein Möbelstück, eine Vase oder ein Gemälde. Schauen Sie mal hier. Diese Schränkelchen habe ich vielleicht vor 2 Monaten hier irgendwo zwischen Muskau und Branitz von einem Dachboden runtergeholt. Da hatte mich jemand angerufen und hat gesagt, meine Oma hat irgendetwas aus eurem Schloss. Das gebe ich Ihnen wieder. Das heißt, ich verkaufe es Ihnen wieder. Verkaufen ist an sich mein Eigentum, aber ich deklariere das so. Ich sage, das ist Aufbewahrungsgebühr, die ich Ihnen wiedergebe. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich gemeldet haben. Diese Kommode hat sich gemeldet. Dieses Bild hat sich gemeldet. Ich habe Freude, dass die Dinge wieder da sind. Diese Silbervase hat sich wieder gemeldet. Ein Hochzeitsgeschenk an meinen Großvater. Es gibt auch andere Fälle. Es gibt eine Dame, Dame passt nicht, eine Frau. Und mir ist zugetragen worden, dass die einen sehr wertvollen Stuhl aus dem Schloss hat, aus der Bibliothek. Ich habe sie angerufen, habe gesagt, hören Sie zu. Ich habe gehört, woher wissen Sie das? Sie sagen, interessiert jetzt nicht. Ich kaufe den ab, ich schenke Ihnen einen netten Fernsehsessel oder was, den können Sie sich dann in Ihre Bude stellen. Ja, also ich rufe Sie wieder an. Dann kriegte ich einen Brief von einem Anwalt. Ich soll mich nicht mit der Sache befassen, dass er alles verjährt und sei ersessen, was juristisch falsch ist. Ich sehe nicht ein, dass ich meine Klamotten von München her schaffe und die gestohlenen Sachen hier in irgendwelchen Wohnungen sitzen. Aber solche Fälle gibt es auch, aber das ist die absolute Minderheit. Den werde ich mit der Staatsanwaltschaft demnächst rausholen. Die wird sich wundern. Solche Fälle gibt es auch, wo die Leute einen völlig verwilderten Eigentumsbegriff haben. Juristisch ist das völlig eindeutig, wo der hingehört. Naja, aber auch diese Dinge werden wir mit der Zeit regeln. Spurensuche. Für Hermann Graf von Pückler irgendwie auch eine Art Puzzlearbeit. Ein Ganzes aus Mosaikstückchen zusammenzusetzen. Gegenstände, die wieder auftauchen. Dielen, deren Geruch nie verloren geht. Tagebucheintragungen. Briefe des Fürsten. Gespräche mit den Dörflern. Ich bin den Biegungen der Parkwege nachgelaufen. Über Brücken. Schlosstreppen auf und ab. Stehe ich wirklich wieder an einem Kreuzweg? Berthold Ettrich, Direktor des Fürst-Pückler-Museums Schloss Branitz, ist mit seinen Mitarbeitern gut 500 Meter vom ehemaligen Besitz derer von Pückler weiter entfernt in die restaurierte Parkschmiede umgezogen. Hermann Graf von Pückler dagegen hat aus dem alten Familienbesitz eine Immobilie erworben, das Parkwärterhaus. Zieht bis auf 100 Meter an das Schloss heran. Der Umzug hat damit zu tun, dass die Sammlungen und die Archivalien in Branitz in Ordnung kommen. Das heißt, sie ziehen aus dem Schloss in den Marstall. Und dafür können wir im Schloss den Besuchern Räume und damit im Prinzip ja unser Anliegen, nämlich die Kultur und Lebensgeschichte des Fürsten Pückler, zeigen. Die Entfernung ist gleichzeitig auch Nähe, denn wenn Sie hier aus dem Fenster rausschauen, ich habe das Schloss immer im Auge. Das sogenannte Parkwärterhaus. Da hat der Parkwärter und verdiente Parkmitarbeiter von Fürsten Pückler Bleier, Petzold, gelebt. Zu unserer Zeit hat der Förster dort drin gelebt. Und dieses Häuschen, das ist aufgesiedelt worden nach 1945, eine Siedlerfamilie verkauft worden. Und die hat es nach der Wende mir verkauft. Hat zunächst ein bisschen Streitereien mit der Kommune gegeben, zunächst vielleicht auch ein bisschen ideologisch noch bestimmt. Jetzt sitzt er wieder hier mitten im Park. Es ist leider eine Totalruine. Rechnen tut sie es eh nicht, aber ich bin halt auch so ein Mensch. Hier hat der Fürst Pückler eine Weile drin gewohnt. Mein Urgroßvater hat während der Umarbeiten im Schloss dort drin gewohnt. Meine Großmutter hat 1945 hier drin gewohnt, als sie aus dem Schloss ausgewiesen worden ist. Und deswegen wäre natürlich mein besonderes Interesse, so viel Mauerwerk wie überhaupt nur möglich zu erhalten. Aber es wird vermutlich doch nur sehr wenig übrig bleiben. Leider, leider, leider. Mich beunruhigt das insofern nicht, weil ich hoffe, dass damit diese ja schon fast verkommene Denkmalsubstanz wieder in einen Zustand versetzt wird, der dem Park und der Anlage entspricht. Und wir arbeiten mit Graf Pückler insofern zusammen, dass wir, denke ich, an einem Strang ziehen, nämlich so viel als möglich originale Objekte der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Magischer Ort im Branitzer Park ist die Pyramide im Wasser. Fürst Pücklers Begräbnisstätte, der Tumulus. Synthese aus griechischer und ägyptischer Mythologie. Im Wechsel der Jahreszeiten färbt sich die grasbewachsene Pyramide vom kalten Winterweiß bis zum Herbstrot. Ihr Spiegelbild im See ist mit Seerosen getupft. Dachte er sich wirklich den Tod als eine Bootsfahrt über den Styx in den Hades? Pückler hat dem Gedanken der Reinkarnation immer sehr nahe gestanden. des Wiedereinkehrens in den Naturkreislauf. Die Seele hatte einen anderen Körper und manchmal, wenn man heute vorbeigeht, und das meine ich ganz wirklich, sieht man einen Fischreiher oder einen Graureiher, ich bin da kein Experte, oben auf der Krone der Wasserpyramide des Tumulus sitzen. Vielleicht ist er's. Darüber müssen dann andere entscheiden. Hermann Fürst von Pückler-Muskau starb am 4. Februar 1871. Der Pyramidensee war vereist, es war kalt. Fackeln brannten, als man seine sterblichen Überreste in einen Stollen des Tumulus trug, der nach dem Leichenbegängnis sorgsam verschlossen wurde. Weil es noch kein Krematorium gab, der Fürst testamentarisch jedoch die Obduktion und die Verbrennung seines Leichnams verfügt hatte, mussten die Ärzte den Körper chemisch verbrennen. Sein Herz schloss man in eine mit Schwefelsäure gefüllte Glasfiole ein. Ich habe die Pyramide gerade aus der Winterzeit sehr in Erinnerung. Hier haben wir ja sehr kalte ostische Winter mit dem Ergebnis, dass das Wasser um die Pyramide immer zugefroren war. Und so war die Pyramide für uns begehbar. Wir sind als Kinder rauf und runter getollt. Und sie war also eine Pyramide, blieb bei mir in Erinnerung als Pyramide zum Anfassen. Hier ist eine Stiege auf der einen Breitseite und da bin ich als Kleinkind hoch und runter geturnt. Pückler-Eis und weiße Hirsche. Spurensuche im Branitzer Park. Feature von Rainer Langner. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Anna Magdalena Fitzi, Jürgen Thurmann und Jürgen Kluckert. Schnitt Robert Baldowski. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Jürgen Luzniewski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1996.